Abschlusstest hören Teil 1. Dialog 1. Unser Fahrtziel ist München, Schleißheimer Straße. Ist das Gerät eingeschaltet? Ja, alles klar. Das Programm ist auch aufgerufen. Dann kannst du jetzt das Ziel eingeben. Als erstes musst du auf Menüpunkt Ort tippen. Hab ich gemacht. Jetzt die Straße eingeben. Okay, alles klar. Es kann losgehen.